Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert, guten Abend. Peter Hertling wird am 13. November 70 Jahre alt. Ihm widmen wir die heutige Lesezeit. Peter Hertling, einer der produktivsten und vielseitigsten deutschen Autoren. Er schrieb Gedichte, Erzählungen, Romane, erfolgreiche Kinderbücher. 1959 kam sein erster Roman Im Schein des Kometen heraus, in dem sich der Ich-Erzähler an sein Verhalten während des Dritten Reichs erinnert. Um den Dichter Nikolaus Lenau, eigentlich Nikolaus Niemsch Edler von Strelenau, um Nikolaus Lenau, also Niemsch, der in der Irrenanstalt Oberdöbling bei Wien starb, dreht sich Hertlings zweiter Roman, Niemsch oder der Stillstand. 1964 kam dieser Roman heraus. Am 28. Juli 1964 widmeten wir unsere damalige Sendung, sie hieß noch Literarisches Atelier, diesem Roman und dem Dichter Peter Hertling, damals noch ein junger Dichter. Horst Bieneck gab damals, in unserer historischen Aufnahme, hören Sie das gleich, eine Einführung in Niemsch. Hören Sie also zunächst Horst Bieneck, dann eine Einführung in seinen Roman von Peter Hertling selbst und dann die Lesung eines Schauspielers Manfred Schradi. Die Zeit als ein Kardinalthema der Literatur hat nicht aufgehört, unsere Schriftsteller zu beschäftigen. Proust, Joyce, Broch, Eliot, Virginia Woolf und Thomas Mann sind dafür die Kronzeugen. Dass als erster bereits Sterne im Tristram Shandy die Erfahrung einer inneren, seelischen Zeit, unabhängig von der äußeren Zeit, bewusst zum Gegenstand eines Romans gemacht hat, darauf hat kürzlich in einer gescheiten Analyse der Philosoph Erich Kahler hingewiesen. Aber Proust war wohl der entscheidende Wegbereiter. In dem Proust, schreibt Kahler, lang versunkene Augenblicke sinnlich vollkommen in den gegenwärtigen Augenblick heraufzuholen vermochte und so die verlorene persönliche Identität aus den Tiefen seiner Lebenszeit zurückgewann, hat er die Zeit überhaupt als innere Dimension aufgezeigt, als eine seelenräumliche Dimension. Die Aufhebung der Zeit oder die ewige Vergegenwärtigung der Zeit oder der Stillstand der Zeit, das schwebte allen diesen Schriftstellern vor. Ebenso dem jungen Peter Hertling, der seinem neuen Buch den in diesem Sinn demonstrativen Titel »Nimpsch oder der Stillstand« gegeben hat. Es ist kein Roman. Der Autor nennt das Buch eine Suite. Und die einzelnen Kapitel sind auch mit musikalischen Satzbezeichnungen versehen. Die Berechtigung dazu bezieht er aus einem anderen, ständig durchscheinenden Thema, das im Grunde mit der Zeit parallel läuft. Es ist das die Wiederholung im Kierkegaardschen Sinne, die hier in der Figur des Don Giovanni Verkörperung findet. Ein Stichwort übrigens ebenfalls von Kierkegaard eingegeben. Hertling zitiert in seiner Einleitung einen Satz des dänischen Philosophen, der sein literarisches Unternehmen charakterisieren soll. Wiederholung und Erinnerung sind dieselbe Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung. Denn was da erinnert wird, ist gewesen, wird nach rückwärts wiederholt, wohingegen die eigentliche Wiederholung nach vorwärts erinnert wird. Nimpsch eine Biografie zu nennen, wäre vermessen. Trotzdem bedeutet der Name mehr als nur eine Fiktion. Der Held ist wirklich jener edle Nimpsch von Strelenau, der unter dem Namen Nikolaus Lenau in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Lenau lebte die letzten 4 Jahre seines Lebens in geistiger Umnachtung. Vielleicht suchte Hertling in diesem Motiv, in den rätselhaften, fragmentarischen, verrinnenden Sätzen des Geisteskranken, so etwas wie einen Stillstand der Zeit einzufangen? Die Motive sind da mannigfacher und mehrdeutiger Art. Hertling hat eine sehr aufschlussreiche Vorbemerkung zu seinem Roman, der ja keiner sein will, geschrieben. Diese Vorbemerkung wird nicht im Buch erscheinen, aber sie gibt Auskunft über Hertlings Motive und Absichten. Auf was haben wir uns eingelassen? Eine Figur ihrer Geschichte zu berauben, um einer Vorstellung, eines Gedankenfluges willen, dem sie sich gefügig machen musste. Sie musste ablassen von ihren Freunden, ihren Lieben und ihren Lebensstationen. Dennoch wurde sie immer wieder sichtbar, mischte sich in den Dialog, trug Einwendungen vor, die uns den flüssigen Fortgang erschwerten. So war es unser Wunsch gewesen. Unter geringeren Schwierigkeiten sollte die Arbeit nicht vonstatten gehen. Das Thema war zuerst da, figurenlos, unangestrengt, fast heiter. Nicht, dass es beliebig gewesen wäre, denn jeder, der schreibt, erfährt fortwährend, was Zeit ist. Er springt mit ihr um, er misshandelt sie, er schaltet willkürlich mit Epochen, da er nicht den Atem seiner Helden hat und das Leben gemeinhin länger ist als ein Buch. Er vollzieht schreibend Erinnerung, er sucht nach der verlorenen Zeit, wie auch immer. Er umgibt seine Akteure mit Zeit, lässt sich auf deren Fluss ein, richtet seine Sätze, seine Sprache nach ihrer geduldigen Gewalt und baut derart unterstützt, mühelos den Rahmen vieler Leben. Die Perspektive seiner Bilder verleiht ihm die Zeit. Er ist ihr Diener und seine Sprache auch. Wenn man nun aber versuchte, den Akteur aus der Zeit zu entlassen, zu zeigen, wie er die Zeit und die Zeit ihn verliert, wie die Reminiszenz sich unter solchen Regeln ändert, wie Erinnerung dann möglicherweise nichts anderes ist als alles in einem, ohne Suche, ohne Stückwerk, wie sie zum Gipfel wird, den man als Stillstand bezeichnen könnte und der vielleicht den Tod bedeutet, oder aber, dass einer den Tod im Leben annimmt, als eine äußerste Position. Wir stießen auf Sören Kierkegaards Beschreibung der Wiederholung und auf jenen Kernsatz, der den Sprachgestus unseres Unternehmens unvergleichlich charakterisiert. Wiederholung und Erinnerung sind dieselbe Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung. Denn was da erinnert wird, ist gewesen, wird nach rückwärts wiederholt, wohingegen die eigentliche Wiederholung nach vorwärts erinnert wird. Wir legten uns fest hier, ob zwar wir hofften, es ließe sich bei unserem Versuch, Kierkegaards Zweifel an der Wiederholung ein wenig entkräften. Und die Figur, der so mitgespielt wurde, wer wiederholte, womit und worin? Es stellte sich Don Giovanni ein, wiederum nicht ohne Kierkegaards Hilfe. Was trieb ihn dazu, von einer zur anderen zu eilen? Lust oder Müßiggang, Neugierde? Oder doch eine Erfahrung, die auf ein Ziel hinstrebt? Gewährt nicht Eros die vieldeutigste Form der Wiederholung? Hat Don Giovanni diesen Anspruch begriffen auf seinem Weg, der vieles streifte, vieles sammelte und alles verlor? Wir hüteten uns freilich, Don Juan als Helden zu wählen. Er hätte es missbilligt, in den Panzer einer Idee eingeschnürt zu werden. Er wäre ausgebrochen. Doch als Spiegel, als Gegenredner, als eingeworfene Parabelgestalt? Dies alles waren Keime. Während wir uns mit Don Juan befassten, seinen vielfältigen Epiphanien in Poesie und Musik, gerieten wir an Nikolaus Lenau. Wir lasen seine Gedichte, seine Epen, seine Briefe, Studien über sein Leben. Manches an diesem Leben entspräche den Vorstellungen, die wir von unserer Figur sie unentwegt überdenkend gewonnen hatten. Vieles würde jedoch ausgeschieden werden müssen. Die Wahl könnte als Willkür ausgelegt werden, wir geben es zu. Aber da knoteten sich viele Fäden, uns überraschend. Wir hatten ein Grundmotiv, bei allem nicht vergessen, das der Melancholie. Denn wie das Experiment auch ausgehen würde, mit dem Verlust der Zeit, mit dem Verlust des Helden oder mit dem Eingeständnis, dass ein Ziel zu erreichen nicht möglich ist, wer die Zeit verliert, gewinnt die Melancholie. Als eine pure Erscheinung seines Wesens, das übrig bleibt. Und Lenau? Seine Verbindung zu Kierkegaard, zu Don Giovanni, trieben wir es mit unseren Kühnheiten zu weit. Was uns hilft, geholfen hat, unseren Helden aus der Zeit zu holen, sei noch einmal rekapituliert. Die Wiederholung nicht nur als Formel, sondern als Erfahrung. Die Gegenposition des Giovanni, der in der Wiederholung existiert. Der Widerstand einer historischen Gestalt, die nach den Gesetzen der Fantasie, der Erzählung und der Sprache verändert wurde und sich von allein wandelte. Wir tauften ihn mit seinem eigenen Namen zu seinem Schutze um. Aus Lenau wurde Niemtsch. Ein anderer, wenn er sich auch hier und dort zu Lenau zurückwendet und sich mit der Historie zu vereinen vermag. Was Lenau umgab, umgibt nicht Niemtsch. Seine Freunde tragen andere Namen. Die Geliebte Niemtschs hat Lenau nicht geliebt. Doch meinen wir, er wird sie kennen. Gewiss haben wir nicht erreicht, was Niemtsch erreichte. Ein Stück des Weges gingen wir mit. Melancholie und Helligkeit erfüllten unseren Geist. Wir sind nicht so weit gelangt, das ist die Schuld, die wir auf uns nehmen. Er ist es nicht, Lenau, der gleich einem Magneten den Stillstand an sich zog und den Zeitverlust wahrmachte. Es ist Niemsch. Unser Niemsch. Soweit Hertlings Vorbemerkung. Ob ihm da, was er hier andeutet, gelungen ist, lässt sich nicht so geradewegs beantworten. Die Zeit soll ineinander kreisen, bis sie verloren geht oder zum Stillstand kommt. Es ist die prononcierte Absicht des Autors, das Gefühl der kreisenden Immerwiederkehr so suggestiv zu gestalten, dass es als eine Art Stillstand empfunden wird. Ohne Zweifel ist dies ein großes Thema. Ein Thema, das möglicherweise a priori zum Scheitern verurteilt ist. Hertling hat das gewusst und so hat er das Scheitern ebenfalls zum eigentlichen und vielleicht sogar weit wichtigeren Gegenstand seines Buches gemacht. Das Buch ist voll von gescheiten Gedanken. Vielleicht hat Hertling hier ein wenig zu viel Theorien untergebracht. Manchmal meint man, bei so viel Zitaten und Berufungen, bei so viel Thesen und Analogien, müsse das dichterische Wort auf der Strecke bleiben. Aber wie sagt er es in der Vorbemerkung? Wie das Experiment auch ausgehen würde, wer die Zeit verliert, gewinnt die Melancholie. Davon ist die Sprache vor allem in den beiden letzten Kapiteln geprägt. Es sind dies die entscheidenden Kapitel für den Weg Nimschs, der auf der Suche nach dem Stillstand der Zeit in der Zeit ist. Diese Schlusskapitel wollen wir, leicht gekürzt, im literarischen Atelier verlesen. Nimsch erlebt den Tod Carolinens, seiner Geliebten. Er hat, wie der Autor schreibt, Caroline bis an die Grenze begleitend den Stillstand erreicht. Zu dieser Lesung hat uns Peter Hertling ein paar informative Sätze geschrieben. Sie sind von besonderem Interesse, weil sie zugleich ein Stück Werkstattbericht geben und zeigen, wie sich im Lauf der Arbeit die Idee, das Verhältnis der Figuren zueinander, die Sprache verwandelt haben. Hertling schreibt: Als ich die ersten Kapitel des Buches über Niemsch geschrieben hatte, wusste ich noch nicht, wohin mich der Weg führen, welches Ende das Buch haben würde. Zwar zeichnete sich allmählich durch die Verschränkung der Zeiten eine Möglichkeit ab, aber die Frage blieb, wie lässt sich der Stillstand der Zeit in der Sprache festhalten, wie in diesem besonderen Falle, und ist ein derartiger Zustand der Abwesenheit überhaupt zu schildern? Erst während der Niederschrift des vorletzten Kapitels, der Sarabande, wurden die Vorstellungen deutlicher. Niemsch hat, Caroline bis an die Grenze begleitend, den Stillstand erreicht. Er ist von der Außenwelt nicht mehr erreichbar. Für den Autor entstand da eine längere Pause. Er hatte den Helden in die Obhut der Stuttgarter Freunde entlassen, hatte den niemanden verletzenden Hochmut auf der Stirn Niemschs bemerkt. Wie weiter? Sollte das Buch hier enden? Könnte man nicht die Entfernung zwischen der Welt und dem Stillestehenden durch eine burleske Partie erläutern? Wie von selbst meldete sich der junge, ahnungslose Anselm Schlorer des Anfangskapitels? Nimmt er nicht die extreme Gegenposition ein? Das Fragespiel zwischen den Freunden Niemschs und Schlorer war rasch geschrieben, eine lustig-schmerzliche Distanzierung von dem Helden, der, so gesehen, immer mehr entrückt wurde. Aber dies war kein Finale. Die erste Fassung des Schlusses ließ Niemsch selber sprechen. Er fasste zusammen. Die Zeiten und die Gestalten flossen in einer Kette von assoziativen Bildern durch ihn hindurch. Die Handlung wirbelte in Partikeln, die aus der Zeit geschleudert wurden in ihm. Ödenburg als leitmotivischer Zusammenhalt und jene unverständliche Sprache als quasi musikalische Klammer. Mitten in der Arbeit hörte ich auf. Mir war, als schwieg Niemsch und nur ich plapperte unaufhörlich weiter. Ich setzte von Neuem an, Ähnliches versuchend, und versagte wiederum. Dann ließ ich die Schwestern sprechen in einem sich verwischenden Duo. Es war, ich merkte es bald, die schwächste Lösung. Ich legte eine Pause ein, schrieb einige Sätze aus den Kapiteln heraus, in denen mir anklang, was ich zu erreichen hoffte. Allmählich schälte sich aus allem Splitterwerk eine Stimme, nahezu tonlos, nicht mehr die Stimme des Erzählers, doch auch nicht die Stimme Niemschs, so, als hätten sich die beiden Stimmen zu einer vereint, auf halbem, schwebendem Weg. Nicht da und nicht dort. Eine Stimme, die resümiert, Gästen beobachtend, registrierend, mit Augen, die sich vom Leben getrennt haben. Ich schrieb den endgültigen Schluss des Buches in einem Zug. Es standen mehr Sätze darin. Zum Beispiel: Seine Lippen waren feucht, als wüssten sie noch, was Sprache ist. Er redete nicht, seine Blicke rührten Gegenstände und Menschen nicht an. Seine Schönheit rührte sie alle. Sie kamen zu ihm, alle. Sie gingen durch ihn. Sie hatten Namen getragen: Kürner, Zark, Caroline, Juliette, Maria, Margarete. Sie verloren die Namen, ihr Wesen. Sie waren in ihm, sind es. Sie sind leicht, da und nicht da, Stimmen und stumm. Nach einer Weile merkte ich, dass einige Sätze und Wörter in dem Text eine bestimmte Tonhöhe verloren und so die Monotonie zerrissen, die Wesenlosigkeit des Redens, die sich mir mit dem Stillstand verbindet. Ich begann zu streichen, mehrmals. Die zitierte Partie liest sich jetzt folgendermaßen: Seine Lippen waren feucht, als wüssten sie noch, was Sprache ist. Er redete nicht. Seine Blicke rührten Gegenstände und Menschen nicht an. Sie kamen zu ihm. Sie gingen durch ihn. Sie verloren ihren Namen, ihr Wesen. Sie waren in ihm, sind es. Sie sind leicht, da und nicht da, Stimmen und stumm. Ich habe an diesem Buch mehrere Jahre lang gearbeitet. Nachträglich ist es mir, als hätte ich die Handvoll Zeilen des Schlusses schon immer gewusst. Aber vielleicht überrede ich mich da nur selbst. Und jetzt also die Schlusspassagen des Buches in der endgültigen Fassung. Don Juan verschwand. Wo er gestanden hatte, hielt sich hartnäckig ein überredender Duft. Iberische Rosen und der Schweiß von Kavalieren. Die Nacht vor dem Fenster, ein Tintenmeer, wolkig. Und Farben durchwandern es. Lila sehr häufig, ein schales Rosa, ein vergilbtes Gold. So sehen Zeitalter aus, wenn man sie liest. Nimsch trat ans Fenster, schließt die Augen. Caroline sagt: Er hat dich verraten. Ihr wart nie einer gewesen, Nimsch. Dir mangelte das Selbstvertrauen, ihm der Kopf. Seine Schönheit. Sie sank zurück, ihr Gesicht verblich. Seine Schönheit? Er ist ein Mann, Nimsch. Und die Schönheit? Sie redet in uns Frauen. Wie das? Von selbst, von Anfang an, es ist unsere Stimme. Darum die Wiederholung, das wäre eine Verletzung der Seele. Was meinst du dann, das Geschlecht, nur das, und die Spannung? Und das, worin wir uns befinden. Befanden, Caroline. Das ist wahr, Nimsch. Jetzt lass mich eine Weile schlafen. Sie schlief ein, er setzte sich auf die Chaiselongue, zog die Knie hoch, verbarg den Kopf. Der hatte ihn endlich aufgegeben, er auch ihn. Eine Maskerade, gibt es das? Lässt sich Philosophie zum Schluss bringen? Ihr werdet lachen? Ja. Eine andere Stimme, die dann und wann sich einschalten will, aber die beiden hörten nicht zu. Sie stirbt, Nimsch, du bist nicht aufmerksam genug, steh auf und schau zu, wie sie stirbt. Er steht nicht auf. Schläft er? Und alle würden ihn, die Stimme weiß es, sie redet voraus, fragen, warum schweigst du, Nimsch? Es gibt zu viele Erklärungen. Auch das, was hier geschrieben wird, ist nur eine von mehreren. Eine Variante. Eine Variante, welche die Musik fordert, eine Variante, welche die Musik nicht erhält. Steh auf, Nimsch. Er schläft nicht, er regt sich. Die eine Kerze ist fast abgebrannt, da sieht er jetzt. Er wird die andere anzünden an der Flamme der Abbrennenden. Ist es noch Niemsch? Er wird nicht antworten, dennoch werden wir es erahnen, was er begonnen hat, nachdem sein Ende umschrieben wurde. Es ist schwieriger. Einfacher ist es, die Nacht vorm Fenster zu schildern, die Windfänge der Bäume, die Bewegungen der Gestirne. Schon versagen wir, aufgefordert, den Atem Carolines zu sagen. Da steht er auf, Niemsch, zündet das eine Licht am anderen an, beugt sich über sie. Doch er erschrickt nicht, er hat gewartet, beugt sich, erkennt die Veränderungen in dem Gesicht. Er verfolgt sie, Linie für Linie. Das Gesicht liegt ihm zur Seite, ihm zu. Er sieht es im Profil. Nicht eine Andeutung von Atem trägt Regung unter die Haut. Das Gesicht stirbt langsam. Der Tod steigt von der Kehle hoch. Der Hals faltet sich, die Haut erschlafft, die Sehnen drängen durch, die Farbe der Haut dunkelt nach. Dann wiederum überraschend stoßen helle Felder ins Pigment. Kein Atem. Aber sie atmet, er greift nach ihrer Hand, sie ist warm. Ist sie warm? Sie ist lau. Fällt herab, dallt in die Decke. Das Kinn wird erreicht, es wird spitz, war es je rund. Die Knochen werden scharf, drängen an die Haut, das Fleisch gibt nach. Auch hier dunkelt die Haut, aber ihr Mund, der wird nicht aufgeben, der Mund nicht. Die Lippen sind um einen Haarspalt geöffnet. Der Spalt wird breiter, Speichel tropft aus dem Mundwinkel. Sie röchelt, schließt und öffnet den Mund. Über das Gesicht jagen hastige Qualen, es entstellt sich, nicht mehr ihres. Doch, Caroline? Sie reagiert nicht, er streicht über die Backen, sie schrumpfen, die Haut lässt sich über dem brösligen Fleisch hin und her schieben. Caroline, du bist schön gewesen. Er küsst sie, ihre Lippen sind fest, schmiegen sich nicht an. Er setzt sich an das Bett, versucht die Lider hochzuziehen, aber die Häutchen werden von einer großen Kraft geschlossen gehalten. Caroline, einen Wimpernschlag sah er die Iris, milchern, blicklos, stumpf, nach ihnen gerutscht, verloren. Er haucht ihr auf die Stirn, die Nasenflügel brechen ein, er hatte sie beben gesehen, zornig und glücklich. Die Verbindung zur Stirn bricht ab, er sieht sie nicht, sieht sie. Die Stiefel fand ihn auf dem Bett neben der Frau. »Ist sie tot?«, fragte sie ihn. Er sagte, »Gewiss.« Und sie schauderte vor dieser anstößigen Heiterkeit. Zark grüßte die Tote und bemühte sich später um Niemsch. Er sprach nicht. Am nächsten Morgen, als Zark schon nach Stuttgart depeschiert hatte, es ist anzunehmen, dass Carolines Tod den ohnehin angegriffenen Geist unseres Freundes endgültig zerrüttet hat, seine heitere, gelassene Gutwilligkeit wird sie erschüttern, wie sie mich ergriff. Am nächsten Morgen begannen die Lippen Niemschs zu beben. Zark, in der Hoffnung, er würde reden, kniete vor ihm hin, sagte, sie ist tot, Niemsch, doch sie ist wunderbar gestorben, frei, sie waren ihr Hilfe gewesen, sagte in einer Sprache, die Niemsch nicht verstand, »O Kaiton, el vajano sandan, kisaren und Ödenburg.« Die Helligkeit in Niemschs Blick ließ nicht nach. Zark erinnerte sich ihrer Zeit seines Lebens. Als einige Tage darauf der Reisewagen kam, Gustav Winterhalter ausstieg und nach einem Imbiss die Rückreise angetreten wurde, führte Zark Niemsch die breiten Stiegen vorm Haus hinunter. Niemsch ging unbeschwert. Auf seinem Gesicht stand ein Hochmut, der niemanden herausforderte. Burlesca, Air. Anselm Schlorer, zu Gast in Stuttgart und zufällig in den Kreis der Freunde um Niemsch geratend, bemerkte absichtslos und im Gespräch eine eigenartige Wendung verleihend, auch er kenne den Herrn, von dem man sich hier Rätsel zuflüstere. Das kann nicht möglich sein. Zwar flüchtig, doch ich kenne ihn. Ist seine Schande? Ganz und gar nicht. Nun, dann sei er getröstet und wolle erzählen. Er sei auf der Heimreise aus Amerika dem Herrn von Niemsch auf dem Schiffe Atalante begegnet und ihm sei heute noch auf eigenartige Weise schwindelig, gedenke er der Gespräche, die sie geführt hätten. Waren schon Anzeichen zu erkennen, wurde Schlure gefragt. Anzeichen wovon? Nun, dass sich sein Geist verdüstere oder erhelle, das ist gleich. Wie soll ich das verstehen? Er begriff die Andeutungen nicht und niemand war willens, auch Roller nicht, der das Zusammentreffen sichtlich genoss, ihn aufzuklären. Was hat er denn zu sagen gewusst? Ich erinnere es nicht mehr genau. Tiefsinniges wohl, denn es bewegte mich einige Zeit. Wie geht es ihm übrigens? Nicht übel, Herr Schlurer, doch fahren Sie fort. Das ist nun alles. Bemühen Sie sich. Ach ja, er redete von einem Musiker, einem weibstollen Spanier oder Italiener, einem Südländer jedenfalls, der ihm in Amerika über den Weg gelaufen sei. Ein Mann, der ihm Eindruck gemacht hatte. Er schilderte ihn als einen Dämon. Nein, das ist schon zu viel. Genügt es. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wir sind erpicht, von der Seereise unseres Freundes Niemsch zu hören. Er wirkte müde und nachlässig. Gleichgültig, das ist ein zutreffendes Wort. Und zugleich haftete Jugend an ihm. Er flößte mir Zutrauen ein. Und diese Ferne, welche Ferne? Eine Distanz eben. Ich bin nicht unbefangen gewesen, er sprach auf mich ein, ich hörte nicht zu. Was war da auch zu begreifen? Er schien mir verwirrt. Er brauchte ein Gegenüber, mehr nicht. Und? Es ist alles, wahrhaft alles. Denken Sie nach. Wir bitten Sie dringlich. Warum? Es ist ohnehin nichts der Mitteilung wert. Ich erinnere nichts mehr. Nichts. Ich versichere es Ihnen. Eine Reisebekanntschaft, ein seltsamer Mensch, berühmt, gewiss, doch ein wenig skurril und benommen. Benommen? Schien er Ihnen so? Nun ja, oder auch anders. Das ist lange her. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich traf ihn auf der Reise. Wir unterhielten uns. Sie mögen recht haben mit Ihrem Drängen. Plötzlich, nicht, dass ich seiner Wörter achtete, veränderte sich meine Stimmung. Er reizte mich, ich weiß nicht auf welche Weise, dazu an, meine Pläne aufzugeben. Ich wollte nicht nach Hause fahren. War es so? Täusche ich mich? Sie verwirren mich. Lassen wir es. Sie sagten, es gehe ihm gut, empfehlen Sie mich ihm. Er wird sich meiner nicht entsinnen. Oder, es kann sein, doch. Vielleicht. Nur ein Gruß. Es geht mir wohl. Er saß, ohne sich zu regen, ging umher, schaute nicht. Sie brachten ihm das Essen. Er kleidete sich an. Der Morgen, der Mittag, der Abend, die Nacht, die Tage, die Jahre. Er setzte sich ans Fenster und sah hinaus und sah nicht hinaus. Sie fanden, dass sein Lächeln freundlich und ohne Torheit sei. Eine Erscheinung von ferner Noblesse. Er war zärtlich zu nichts. Seine Lippen waren feucht, als wüssten sie noch, was Sprache ist. Er redete nicht. Seine Blicke rührten Gegenstände und Menschen nicht an. Sie kamen zu ihm. Sie gingen durch ihn. Sie verloren ihren Namen, ihr Wesen. Sie waren in ihm, sind es. Sie sind leicht, da und nicht da, stimmen und stumm. Leicht, sehr leicht und hell. Sie besuchten ihn, sie gingen wieder. Manchmal kamen alle, immer wieder und wieder. Nicht wieder, wieder. Niemsch oder der Stillstand. Sie hörten eine Aufnahme vom 28. Juli 1964. Das war auch das Jahr, in dem Peter Hertlings Roman Niemsch oder der Stillstand erschien. Sie hörten eine Lesung des Schauspielers Manfred Schradi. Außerdem sprach Peter Hertling über sein Werk und Horst Bieneck gab eine Einführung. Wie gesagt, eine historische Aufnahme aus unserem Archiv, die wir sendeten aus Anlass des 70. Geburtstags Peter Hertling am 13. November. So viel für heute Abend in der Lesezeit. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinert.